Herzlich willkommen. Schön, dass wir heute Abend uns hier getroffen haben. Man hätte uns ja auch draußen treffen können. Ja, so ist viel schöner, ja. Hätten uns auch draußen treffen können, wo dementsprechend die weniger guten Menschen sind. Ja, ganz so dunkel mussten auch nicht gleich wieder sein. Ja, also, aber ist ja schön, ja. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ja, ein bisschen besser, ist schon ein bisschen besser, ja. Sonst glauben alle noch dementsprechend, wir sind hier im Swingerclub gelandet, ja. Nein, aber. Das sage ich ja nur, weil Guido Westerwelle inzwischen so schlecht aussieht. Übrigens, Guido Westerwelle, mal ehrlich, vor Jahren hat er uns noch getriezt, die Nazis und so. Als ich vor kurzem mal gesehen habe, wie er aussieht, seitdem weiß ich, es gibt einen gerechten Gott. Ist doch was Herrliches, ne? Ja. Ja. So, mit habe ich wieder gegen Homosexuelle gehetzt. Damit ist sozusagen die politische Richtung heute Abend wieder vorgegeben. Liebe Freunde, damit herzlich willkommen hier bei der NPD, bei den Rassisten. Denn die wissen doch, dieser Ort ist bunt. Ich weiß zwar nicht, wo die draußen die Buntheit sehen. Das sieht alle kritzesgrau hier draußen aus. Aber für die ist das bunt. Ich weiß nicht, was die geschluckt oder geraucht haben. Ja? Also für mich ist draußen ist hier ein kritzesgrau aus in Saarbrücken im Land. Aber ist ja egal. Liebe Freunde, ich möchte Sie nun ein bisschen entführen. Wenn schon hier nicht viel Kultur ist in diesem Saarland, dann hat sich die SPD redlich Mühe gegeben unter Leuten wie Oskar Lafontaine. So komme ich als Entwicklungshelfer mit einer Gitarre hierher gefahren und möchte Sie jetzt ein wenig entführen, ja, und euch entführen auf einer kleinen musikalischen Reise. Ich komme ja zweimal heute, ja, und somit möchte ich beginnen, noch erstmal klären, was ist eigentlich Deutschland? Ja? Deutschland ist ja für heute für viele ein Wirtschaftsstandort. Für manche ist es auch sozusagen ein Einwanderungsland. Für Frau Merkel ist es sozusagen, ich weiß nicht, die Annexion der Bundesrepublik auf DDR-Niveau vielleicht, ja. Ich weiß nicht, also für mich ist Deutschland was anderes. Und das habe ich mal mitgebracht. Deutschland ist die Elbe bei Cuxhaven, das grüne Gras im Allgäu, der Timmendorfer Strand, der rote Fels von Helgoland. Deutschland ist Gildeshaus in Weimar, das Porzellan aus Meißen, die Fischer von Schwerin und der Kudamm in Berlin. Deutschland ist die Pferde von Trakehnen, Nein, in Südmähren und das Brandenburger Tor und der Wiener Knabenchor. Schwarz wie die Kohlen im Revier, rot wie die Leben der Mädchen hier, gold wie der Weizen und das Bier, das deutsche Bier, das sind die Farben. Die Farben von dir. Deutschland ist Deutschland ist Berlin unter den Linden, Störche in Masuren, die Schlacht bei Tannenberg und das Volkswagenwerk. Deutschland ist Moser und der Rümann, Dönitz und Bismarck, der Langostseestrand und das Südtiroler Land. Deutschland ist Hanna Reitsch und Arno Breker, Ludendorff und Luther und den Mut, auch das zu sehen und sich dafür nicht mehr zu schämen. Schwarz wie die Kohlen im Revier, rot wie die Lippen der Mädchen hier, Gold wie der Weizen und das Bier, das deutsche Bier, das sind die Farben von dir. Deutschland ist in den Menschen, die wir lieben, wie wir sind und wie wir leben, ist ein Steck von dir. Deutschland sind wir alle hier. Deutschland ist nicht nur in Paragraphen wachsen und nicht schlafen. Und was wird aus diesem Land? Das liegt ganz in unserer Hand. Deutschland ist sich täglich sollte wehren, wachsen und sich wehren, gegen Feinde aufzustehen und den besseren Weg zu gehen. Schwarz wie die Kohlen im Revier, gold wie die Weizen, der Weizen hier, rot wie die Lippen, der Mädchen hier, das sind die Farben von dir, die Farben von dir, die Farben von dir. Ich weiß mal nicht, wie es Ihnen und euch so geht, aber ich gebe ehrlich zu, ich fühle mich schon lange nicht mehr in Deutschland zu Hause. Und im Merkel-Deutschland noch viel weniger als im Honecker-Deutschland. Im Honecker-Deutschland hörte ich zumindest noch, und ich bin im Zonenrandgebiet zwar im Westen aufgewachsen, aber da hörte ich zumindest immer noch jeden Mittwoch den Wachaufzug des Wachregiments Friedrich Engels mit dem Wachregiment, wie gesagt, vor dem Mahnmal für die Opfer des Faschismus, Militarismus, vor dem Reiterstandbild Friedrichs Großen 1985 mit preußischem Militärschritt, ja, die nationale Volksarmee. Das war zu einer Zeit, als ich ungefähr so alt war wie viele hier in diesem Raum. Das ist nun gut 30 Jahre her. Aber damals hörte ich sogar noch jeden Abend auf dem Hauptsender der Deutschen Demokratischen Republik, konnten wir auch im Westen Zonenrandgebiet empfangen, hörten wir abends die volkstümlichen Weisen zur Abendstunde. Von 19.05 bis 1955 wurde dort volkstümliche Musik ausgestrahlt. In Merkel-Deutschland höre ich, selbst im Freistaat Bayern, nur sehr eingeschränkt noch Volksmusik, und wenn auch keine Blasmusik, sondern ein Zwiefacher oder sozusagen den fränkischen Dreigesang. Das heißt, wenn überhaupt was ausgestrahlt wird. In anderen Landesteilen Deutschlands höre ich schon gar nichts mehr dieser Art, Militärmusik schon gar nicht. Wir dürfen zwar eine Bundeswehr haben, die sozusagen im Hindukusch Dienst tut, aber nicht mehr ihre eigene Kaserne bewacht. Das heißt, das Irrenhaus geht munter weiter. Und da muss ich sagen, da war gegenüber dem Merkel-Deutschland, war das Honecker-Deutschland ja bei einigen Dingen sogar noch fast erträglich. Das Irrenhaus geht weiter, geht alles weiter. Und wenn ich mir vor Jahren vorgestellt hätte, oder ich will mal gar nicht so weit zurückgehen, wir bleiben mal greifbar, hätte mir einer vor 3 Jahren gesagt, pass mal auf, Frank, da kommt eine Silvesternacht in Kölle am Rhein, da wo die Narren sind, dieses ganze Jahr in der Hauptabteilung wahrscheinlich im Rathaus, ja, ja, das ist immer Kölle-Alarm, ja, das ganze Jahr, 365 Tage, ja, da wird es das und das geben. Da hätte ich gesagt, na klar, das gibt es ja jeden Tag irgendwo in Deutschland zwischen. Aber in dieser Härte, in dieser Brutalität und dass darüber inzwischen sogar berichtet werden muss, das hätte ich mir vor 3 Jahren in dieser Brutalität nicht vorgestellt. Ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass wir an einem Sommerabend mal durchzählen, wer in München am Hauptbahnhof angekommen ist. 40.000. So viel kann man nicht mal Invasionstruppen mit der amerikanischen Armee in München im Jahre 1945. Man muss mal diese Zahlen anders schätzen. Liebe Kameraden, denke ich an Deutschland, denke ich an Hauptbahnhöfe. Denke ich an Hauptbahnhöfe, denke ich an Bedürfnisanstalten. Der Zustand unserer Republik ist sehr schön erkennbar an den Bedürfnisanstalten dieser Republik. Und am Bahnhof möchte ich mich ungern in die Bedürfnisanstalt hineinbesetzen und schon gar nicht hinsetzen, weil es so eklig ist. Und genauso ist unsere Republik inzwischen verkommen. Es ist ekelhaft geworden. Es ist ekelhaft, dass da draußen irgendwelche Linksfaschisten sich treffen, die sich als Gutmenschen verteilen. Es ist ekelhaft, dass sogar die CSU inzwischen von Deutschland spricht, immer rechts blinken und links abbiegen. Es ist ekelhaft, was in unserem Volk inzwischen geschieht, wie wir hier zur Minderheit im eigenen Lande werden. Und am Bahnhof, am Stuttgarter, am Saarbrücker, am Hamburger, am Berliner, da fühle ich mich manchmal als letzter Mohikaner. Und ich bin sicher, vielen geht es genauso wie mir. Und darum habe ich schon vor vielen Jahren, als ich dieses Gespür zum ersten Mal bekam, ein Liedchen darüber geschrieben, das da heißt, ich will mein Land zurück. Ich will mein Land zurück, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich will mein Land zurück, komm, drück die Heimat raus. Ich will mein Land zurück, das müsst ihr doch verstehen, denn dieses ist mein Vaterland, hier bin ich zu Hause. Jeden Tag muss ich mit ansehen, was in Deutschland Mieses geschieht. Jeden Tag der gleiche Wahnsinn, das Irrenhaus auf deutschem Gebiet. Homo, ihr Atom, Transporter, dazu MTV-Musik. Zwangsarbeiter und Freeman im Fernsehen, das ist die Bundesrepublik. Oh, das ist mein Vaterland, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich will mein Land zurückkommen, rück die Heimat raus. Ich will mein Land zurück, das müsst ihr doch verstehen. Denn dieses ist mein Vaterland, hier bin ich zu Hause. Über die Umerziehung, selbst im Otto-Katalog, zeigt man uns in Zukunftsdeutschen Multikulti-Monolog. Überall mit Brot und Spiele schafft man heute das Denken ab. Talkshows und Lotto-Spiele und das Niveau von Stefan Raab, das lässt ja hoffen, Mann! Ich will mein Land zurück, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich will mein Land zurück, komm, rück die Heimat raus. Ich will mein Land zurück, das müsst ihr doch verstehen. Denn dieses ist mein Vaterland, hier bin ich zu Haus. Fremdbestimmte Politiker, mancher reist übern großen Teich. Mancher macht die Bomben klar, mancher buckelt im Industriebereich. Schwarze Content-Veteran-Wirtschaft, im Tierpark steht Parade-Code. Diktatur der Scheindemokraten und für uns ein Parteiverbot. So schnell geht das noch nicht. Ich will mein Land zurück, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich will mein Land zurück, komm, rück die Heimat raus. Ich will mein Land zurück, das müsst ihr doch verstehen. Denn dieses ist mein Vaterland, hier sind wir zu Hause. Liebe Gefährten, ich bekenne in meinem Wesen, ich bin kein Westdeutscher mehr geblieben. Ich bin zwar in Mitteldeutschland nicht geboren, sondern in Westdeutschland, aber meine Vorfahren, der Name Rennecke beweist es. Es ist ein anhaltinischer Name. Anhalt, schon mal gehört? Sachsen-Anhalt. Es gab auch einen Anhalter Bahnhof mal in Berlin. Da ging nicht, weil da die Leute angehalten haben, sondern es ging wegen Sachsen-Anhalt. Also sprich, Gelten und Eschersleben. Ja? Das ist das Gebiet sozusagen, das ist schon der Ausläufer bei Bernburg an der Saale. Und ich bin aber im Westen aufgewachsen, weil mein Vater aus der DDR gegangen ist, 1958, 59 Jahresanfang. Und habe meine Mutter kennengelernt, sehr gut, weil sonst wäre ich heute ja nicht hier. Ja? Und als 61 die Mauer gebaut wurde, die Grenze dicht gemacht wurde, sagte er sich, oh, da bleiben wir mal lieber im Westen, da komme ich bestimmt nicht mehr raus. Ja? Das war sehr gut, ja. Aber dadurch bin ich sozusagen im Westen groß geworden, habe aber einen Teil meiner Wurzeln in Mitteldeutschland. Ich muss aber trotzdem sagen, seitdem ich mich zurückerinnern kann, waren wir jedes Vierteljahr bei den Verwandten drüben in der Deutschen Demokratischen Republik. Die war so wenig deutsch wie demokratisch und so wenig Republik, ja, als ihr Name. Also selbst der Name stimmte schon, wenn man ihn mal wirklich versucht zu nehmen, auch nicht. Und genauso wenig ist das hier ein freiheitlich-rechter, ein freiheitlich-demokratischer Grundstaat mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Denn hätten wir eine Grundordnung, dann würden die sogar ihr eigenes Grundgesetz zumindest ernst nehmen. Da wir aber auch in Saarbrücken Leute haben, die aus Drittstaaten eingewandert sind und somit gegen Artikel, Asylartikel, ja, also verstoßen haben, Absatz 2 verstoßen haben, die Drittstaatenregelung, dass also nur der sozusagen hier Asyl erhält, der aus den gefährdeten Gebieten kommt, aber aus sicheren Gebieten nicht aufgenommen werden kann. Letztes Jahr kam, glaube ich, 1,5 Millionen. Ja? Das interessiert ja kein Schwein anscheinend in der Regierung. Das heißt, die handeln nicht mal nach dem, was ihr eigenes Grundgesetz, was sie selber gemacht haben, nicht wir gemacht haben. Das heißt, das ist jetzt schon, das nennt sich jüdisch Chuspe. Das ist keine Frechheit, das ist Chuspe. Frechheit ist zum Beispiel, ich würde bei Peter Marx einbrechen, ja, und würde einen großen Haufen machen. Das ist Frechheit, nachdem ich die Bude leer gefressen habe. Ruspe ist, wenn ich das sage, ich kriege dafür noch 20 Euro. Das ist Ruspe, ja? So, und das ist die Bundesrepublik. Aber wieso sage ich das, liebe Kameraden? 1979 hörte ich im DDR-Radio ein Lied. Damals war ich gerade 1979 15 Jahre alt. Und damals war dieses Lied für mich ein ausschlaggebender Punkt zu überlegen, wieso wird sowas eigentlich im Westradio nicht gespielt? Und ich möchte damit nur ausdrücken, nicht um die DDR besser zu machen, als sie nicht war. Auch wenn ich bekennender Schwalbefahrer bin und eine MZ besitze. Aber wie dem auch sei, ausdrücken möchte ich damit, dass 1979 in der Deutschen Demokratischen Republik gewisse Dinge, so irre es klingt, anscheinend gesagt und gesungen werden durften, die heute in dieser Republik den letzten SPD-Idiotenbürgermeister auf die Barrikaden bringen würde, auch den Narren hier vor Ort. Und darum dieses Lied von der Gruppe Arbeitervolk, Volk also mit F geschrieben für Arbeitervolk Music, ja, Spickel, ja, von 1979, das uns also letztendlich nachdenken lassen sollte. Das Lied Ich liebe mein Land. Ich liebe mein Land, das vielfache Grün, die Seen, die Wiesen, die Wälder, die Blüten im Frühjahr, den herbstlichen Wind, die vollen, die reifen Felder, die Blüten im Frühjahr, den herbstlichen Wind, die vollen, die reifen Felder. Ich liebe mein Land und meine Stadt, das rege und ständige Treiben. Hier sind meine Freunde, hier werd ich gebraucht, so soll es auch weiterhin bleiben. Hier sind meine Freunde, hier werd ich gebraucht, so soll es auch weiterhin bleiben. Ich liebe mein Land, die Sorge darum, ob alles uns auch wohl gelinge, und dass jedes Jahr mit Liebe und Schweiß uns weiter ein gutes Stück bringe. Und dass jedes Jahr mit Liebe und Schweiß uns weiter ein gutes Stück bringe. Und wenn ich mich auch mit alledem noch lang nicht begnügen werde, so setz ich doch alles, ja alles daran, dass niemand es jemals gefährde. So setz ich doch alles, ja alles daran, dass niemand es jemals gefährde. Ich liebe mein Land, das vielfache Grün, die Seen, die Wiesen, die Wälder, die Blüten im Frühjahr, den herbstlichen Wind, die vollen, die reifen Felder, die Blüten im Frühjahr, den herbstlichen Wind, die vollen, die reifen Felder. Ich liebe mein Land. Liebe Kameraden, liebe Freunde, Landsleute, Leidensgenossen. Ja? Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gegeben, einem Sender, und ich muss mich gut geschlagen haben, denn von den 4 Stunden Interview, es war Sat.3, ja, hat also mich interviewt, und es ging um Musik und Identität. Am Ende ging es nur um rechtsradikale Musik, ja. Und da kamen irgendwelche Narren zu Wort, von denen ich noch nie gehört habe, Musikwissenschaftler und Kenner aus der linken Szene, irgendwie durchgeknallt. Es kamen nur 2 Nationale zu Wort. Das eine war am Ende einer der Gruppe Freiwild und das andere war ich, Knalli, der sich denn mit diesen Knallköpfen 4 Stunden rumgeärgert hat. Ja? 4 Stunden habe ich denen Rede und Antwort gestanden und es wurden davon, ich habe nachgemessen, es wurde davon gebracht 58 Sekunden. Und natürlich immer wieder so, natürlich das Thema Adolf Hitler wurde wieder angesprochen, war ganz klar, ja, sonst haben wir ja kein anderes Thema. Ich wache mit Adolf auf, ich bin mit Adolf den ganzen Tag unterwegs und schlafe mit Adolf ein, ist ja klar, ja. Ich bin zwar der Meinung, dass es mehr die Spiegelredaktion macht, weil der Führer schafft es ja jedes Jahr mindestens 2-mal auf die Titelseite zu kommen des Spiegels. Also auf meinen Tonträger war niemals der Führer drauf, aber ja, beim Spiegel klappt das, damit wir alle wissen, wie er ausgesehen hat, ja. Aber liebe Freunde, weshalb ich das sage? 4 Stunden. Eine Frage war, die wurde auch natürlich nicht ausgestrahlt, war, Herr Rennecke, Sie singen natürlich immer auch so rückwärtsgewandte Sachen. Und dann sagte ich, ja, das hat seinen Grund. Denn Sie müssen wissen, ich mache ja nicht Musik wegen Geld. Wenn es wegen Geld gehen würde, dann würde ich doch heute nicht bei der NPD hier sein. Wenn es um Geld gehen würde, würde ich wohin gehen, wo ich Geld verdienen kann. Hier muss ich ja Geld mitbringen, ja. Das ist ja irre, ja. Und mit der Gefahr, dass mir das Auto zerdroschen wird, da gehe ich doch hin, wo die Frauen sagen, darf ich dein Auto waschen, wenn es geht, sogar nackt, ja. Also da muss man schon bei mindestens, also bei Leuten dabei sein, wie zumindest Stefan Raab oder so, da könnte das gelingen. Oder im Dschungelcamp schon mal sich anmelden, da habe ich bei was weiß ich, Frösche fressen darf und so für 50.000 Euro. Das, was die Idioten so im Fernsehen gucken, ja. Aber das mache ich ja dummerweise nicht, ja. Stattdessen komme ich Narr hierher, unter den Narren, die aber anscheinend die vernünftigeren Narren sind als die Idioten draußen, ja. Ja, denn unsere Narretei ist ja sozusagen immer nur punktuell bei der NPD. Die sind immer blöd, ja. Aber wie dem auch sei, Kameraden, ich meine das jetzt wirklich ironisch, ja. Entscheidend ist, weshalb ich das sage, weshalb ich immer so rückwärts gewandte Sachen singe. Und sage ich ganz einfach, als Liedermacher singe ich ja nicht von, nur noch von Liebe oder Schlager, ja, sondern ich singe als Liedermacher einen Text. Und ein Liedermacher ist ein Mensch, der letztendlich eine Botschaft vermittelt mit Musik. Oder wie es mal mein Berufskollege, also zum Beispiel Reinhard Fendrich sagte, ein Liedermacher ist ein Mann, der zu einer schlecht gestimmten Gitarre seltsame Sachen singt, die den meisten im Publikum gar nicht begreifen. Ja, also so gesehen, heute ist Frank Rennig als Liedermacher bei Ihnen, liebe Freunde, ja, wie dem auch sei. Und warum ich denn so rückwärts gesandte Sachen singe, sage ich ganz einfach, ich besinge das, was andere nicht besingen. Und das nächste Lied, liebe Kameraden, das werdet ihr im Bundesrepublikanischen Rundfunk niemals hören. Das Thema niemals hören. Und obwohl es sich tausendfach dargeboten hat im Jahre 1945, wird es in der BRD seit Jahrzehnten nicht zum Thema gemacht. Es wurde am Rande zum Thema gemacht, vielleicht im Film Der Untergang. Mir geht es auch nicht um das Jahr 45. Mir geht es um die Haltung eines Menschen für eine Idee, auch in sagen wir, treulosen Zeiten, für eine Idee immer noch da zu sein. Nicht dabei zu sein, wenn die Sonne scheint, sondern für eine Idee eine Fahne zu halten, auch wenn stürmt und schneit. Und darum dieses Lied von dem Mädchen mit der Fahne. Im Mai 45 in Hamburg es war, ich sing euch ein Lied von dem, was geschah. Es ist die Geschichte und viele sind gleich von dem Mädchen mit der Fahne vom Deutschen Reich. Das Mädchen war 15, als der Feind im Reich stand. Doch ihr Herz gab nicht auf ihren Kampf um das Land. Und so nahm sie zur Hand in der bittersten Not die Fahne des Reiches mit Schwarz, Weiß und Rot. Auf einem Motorrad ein Engländer kam und sah nun das Mädel mit der Fahne im Arm. Doch es durfte nicht sein, dass in seinem Bereich man die Fahne noch zeigte vom Deutschen Reich. Er lacht über sie, noch mal der schreit: Komm, gib mir die Fahne, sei brav und gescheit. Komm, gib mir die Fahne, hör auf mein Gebot. Hier zeigt niemand die Farben schwarz, weiß und rot. Von der Fahne zu lassen, das winkst du mich nicht. Eher färbt sie mein Blut, so trotzig sie spricht. Noch trag ich ein Messer und das Leben ist gleich. Wenn ich sterbe, so fall ich für die Fahne vom Reich. Er stieg auf sein Pferd mit bleichem Gesicht und fuhr seinen Weg, als noch leiser spricht. Warum geht nur ein Kind noch jetzt in den Tod? Warum nur dieses Opfer für Schwarz, Weiß und Rot? Und noch an dem Abend sank die Fahne dahin. Das bewaffnete Mädel ging ihm nicht aus dem Sinn. Ihr Leib war zerschossen, die Lippen ganz bleich. Für sie starb noch am Abend für die Fahne vom Reich. Das Opfer des Mädchens vergesst es ihr nie. Verliert nie den Stolz und kämpft wie sie. Bis es endlich so weit, dass auch irgendwann die Zeichen des Reiches man zeigen kann. Die Zeichen des Reiches man frei zeigen kann. Liebe Freunde, liebe Kameraden, ich möchte mich heute nicht ganz so stark mit der Vergangenheit bewältigen und beschäftigen. Aber es gibt immer so ein paar Dinge, da muss man es versuchen, auch mit Humor zu nehmen. Denn wenn ich das alles sagen würde, was ich persönlich denke, was man in einer Demokratie eigentlich darf, dann kann ich wahrscheinlich die Zelle bewohnen, die vor kurzem Horst Mahler geräumt hat. Ja? Und darum muss ich also mich immer versuchen, vorsichtig auszudrücken, weil dieser Rechtsstaat ist keiner. Und seit dem heutigen Tag weiß ich, dass ich diese Bundesrepublik auch als Nicht-Rechtsstaat bezeichnen darf. Da wird mich hoffentlich auch unser Rechtsanwalt hier dabei bestätigen. Denn der Herr Ministerpräsident von Bayern, Herr Seehofer, hat ganz klar geäußert, dass die rechtliche Ordnung der Bundesrepublik mit einem Rechtsstaat nicht mehr übereinstimmt. Zu Deutsch, ein Unrechtsstaat ist. Also bezeichne ich dementsprechend, genau wie Herr Seehofer, diese verkommene Republik als Unrechtsstaat. Auf die Anzeige freue ich mich jetzt schon, ja? Aber lasst uns ganz am Rande, liebe Freunde. Aus Bayern kommt doch manchmal Überraschendes. Das hat aber nichts zu sagen, weil es dementsprechend Horsti gesagt hat. Ja? Das, was Horsti sagt, darf Frankie noch lange nicht sagen. Aber ich lasse es mal drauf ankommen. Ja? Ich möchte gerne als Bundespräsident verhinderter Kandidat dementsprechend zumindest als in Geschichte eingehen, ja? Als ein Mann, der diese Republik so bezeichnet hat wie sein eigener Ministerpräsident. Das wollen wir noch mal sehen. Und darum dachte ich mir, was singst du jetzt heute dazu? Und da habe ich was mitgebracht, was die meisten von euch gar nicht kennen, weil ich es auf keinem Tonträger habe. Also ihr habt die große Möglichkeit, was von mir zu hören, was ihr gar nicht kennt. Vielleicht findet sie auch einer, der es ins Facebook reinstellt oder auf YouTube. Soll es ja geben, sowas, ja? Das Liedchen heißt Offenkundige Tatsachen. Und das ist mit Anführungszeichen geschrieben. Offenkundige Tatsachen, ja? In diesem deutschen Land geschieht so allerhand. Und ist manche Wahrheit auch verschollen, man sagt uns, was wir glauben sollen. Denn im Radio und im Zeitungsblatt, auch im Fernsehen bringt man's in Land und Stadt und gibt uns eine Meinung vor. Und es klingt aus dem Propagandachor, die hohen Leute haben's uns gesagt, soll widersprechen niemand wahr. Denn ist es wahr, stell nichts in Frage, so höre ich die veröffentlichte Meinung. Alle Tage, die Asylanten machen munter, in Deutschland unser Leben bunter. Uns fehlt Kunst und Literatur, tja, jetzt beginnt die Hochkultur. Euthanasie vor den Gebären ist heute erlaubt in allen Ehren. Entsorgt sind Embryos geworden, ein Hoch den pränatalen Morden. Politiker haben's uns gesagt, soll widersprechen niemand wagt, denn es ist wahr, stellt keine Frage, sie sagen es uns ja wohl alle Tage. Dass man die Faschos nach Belieben erschlagen darf, steht noch nicht geschrieben. Doch ist man Lude oder Neger, schützt notwendig die Nazi-Jäger. Frei ist die Wissenschaft, welch Glück in dieser wunderbaren, bunten Republik. Der Magier macht einmal chemische Analysen, am falschen Ort, man muss es büßen. Ein Staatsanwalt hat sonst gesagt, so widersprechend niemand fragt. Denn es ist wahr, stell keine Frage, sonst klagt man dich an wohl alle Tage. Dass einst der Reichstag abgebrannt, durch ruchlos zündet Nazi-Hand. Dass Menschen einst im Deutschen Reich in den Tod marschierten, totenbleich. In Heinrichs Lagern kam bekannt, nur das Alleredelste vom ganzen Land. Für asoziale Kriminelle gab's nicht mal ne Minizelle. Historiker haben's uns gesagt, so widersprechen niemand wagt. Denn es ist wahr, stellt keine Frage, sie verkündet uns doch alle Tage. Dass Breslau, Danzig und Stettin genauso wenig deutsch ist wohl wie Wien. Dass Straßburg, Bozen, Hermannstadt ganz fremd uns sind, ach, das ist nicht Staat. Der Kanzler hat es uns gesagt, so widerspreche niemand wagt. So sind es Kaisers neue Kleider, sie schmücken heut manche Lügenschneider. Der die Meinung frech diktiert, die Wahrheit brutal wohl zensiert. Der große Bruder hat's gesagt, so widersprechen niemand wagt. Und es ist unwahr, stell nichts in Frage, sonst rennt man dich aus alle Tage. Und dann weißt du heut, ne falsche Meinung ist nicht für unsere Leut. In diesem deutschen Land geschieht zu allerhand und ist manchmal halt auch verschollen. Man sagt uns, was wir glauben sollen. Shalom. Liebe Kameraden, ich bin nun Vater von 7 Kindern. Ich habe noch andere Hobbys. Ich dachte mir, wo Platz ist für 7, das schafft auch ein 8. Also werde ich hoffentlich, wenn ich Glück habe, klappt es sogar diesmal mit der Punktlandung. Ich habe den 20. mal so anvisiert, mal sehen, werde ich im April zum 8. Mal Vater. Ich habe dementsprechend eine Frau, die irre genug ist, mit einem durchgeknallten rechtsradikalen Sänger wie mir auszuhalten. Und ich sage deswegen, liebe Kameraden, meine Älteren sind inzwischen erwachsene Menschen geworden. Also besser, die halten sich zumindest dafür. Ja? Ob die erwachsen sind, das werden wir erst mal sehen. Nummer 5 ist inzwischen 18 Jahre, hat heute seine Führerscheinprüfung. Also demnächst kann sein, dass irgendeine Rennecke hier die Ecken hart schneidet. Das wird einer aus meinem Stamm sein. Ja? Ich habe mir dementsprechend überlegt, du fragst immer erst an, wo er fährt, damit du einen großen Bogen um ihn machst. Ja? Das werden wir mal sehen. Aber jetzt habe ich das sage, du merkst also, du bist nicht mehr die Jüngste, wenn Nummer 5 schon 18 Jahre alt ist. Denn ist auch ganz klar, ich bin dreimal Opa. Dann verbleibt natürlich nicht, dass du über Dinge dir Gedanken machst. Und liebe Freunde, ich habe mir also vor vielen Jahren schon Gedanken gemacht, was man tun kann für dieses Land. Biologisch Widerstand zu leisten, nach dem Motto, man muss nicht alles den eingewanderten Türken überlassen, dachte ich mir, das kannst du ja auch tun. Wenn du für Deutschland bereit bist, dein Leben einzusetzen im Zweiten Weltkrieg, dann wirst du ja wohl bereit sein, für Deutschland Vater zu sein. Weshalb ich das aber sage, Vater sein ist was anderes als Vater werden. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein umso mehr. Liebe Kameraden, unsere Kinder werden in eine Welt hineingeboren und wenn ich jetzt zum 8. Mal mir überlege, wo mein Kleiner reingeboren wird, der Kleine, der jetzt kommt, dann ist mir vollkommen klar, der hat eine harte Zeit vor sich. Sein Bruder, der vorgeboren wurde, habe ich bewusst den Namen Armin gegeben mit meiner Frau. Armin der Cherusker. In einem durchgeknallten Germanien hat er es geschafft, diese irren Germanen zu einigen und ihnen die schwerste Niederlage ihrer Geschichte zuzufügen in einer Schlacht. Das war Armin der Cherusker vor 2000 Jahren. Dieser einzelne Mann hat es geschafft, dass wir uns heute mit einer Sprache verständigen können, auch hier. Das ist am Ende einem Mann zu verdanken, weil sonst hätten wir eine romanische Sprache bekommen. Auch hier im Gebiet von Saarbrücken nach 2000 Jahren, wenn wir heute Französisch sprechen. Aber vielleicht werden wir demnächst ja Arabisch sprechen. Wir sind auf dem besten Wege dorthin, ja? Denn das ist das, was ich in Straßburg nicht weit von hier meistens höre. Liebe Kameraden, ich sage das deswegen, ich muss versuchen, meinen Kindern irgendwas Vorbildhaftes mit auf den Weg zu geben. Und wenn ihr Vater schon nichts Besonderes gilt, weil durch die Gazetten gejagt wird, und wenn die nationalen Kameraden alle wie die Idioten dargestellt werden und wie die Verbrecher, wenn inzwischen Gruppen verboten werden für eine falsche Meinung oder weil wir uns auf das Abstammungsprinzip berufen, natürlich auf das Abstammungsprinzip berufen, worauf denn sonst? Denn nur weil ein Schwein im Kuhstall geboren ist, solange keine Kuh, ja? Also für mich ist Roberto Blanco immer noch das, was er ist. Und wenn ich für diese Meinung ein Nazi bin, bin ich gerne Nazi, weil wir wissen ja, was Nazi ist. National, angenehm, zuverlässig und intelligent. Ja? Also bin ich gerne Nazi. Ja? Liebe Kameraden, ich sage das deswegen, in einer Welt, wo so viel Idiotentum ist, oder wie sagt es mal vor kurzem, man soll es nicht glauben, der sozialdemokratische Präsident des Staates Tschechische Republik, der Herr Seemann, sagte in einem Land oder Staat, wo man für das Angeln letztendlich eine Genehmigung braucht, während aber sozusagen die Grenzen offen sind, alles reinmarschieren kann, muss man der echten Meinung sein, dieses Land wird von Idioten regiert. Er sendet diese Republik eine Idiotenrepublik. Dass so viel Vernunft aus der Tschechheimat kommt, hätte ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Ja? Also da merkt man doch, sind die jetzt so intelligent geworden oder sind bei uns, ist die Sonne schon so niedrig, dass Zwerge am Ende wie Herr Seemann schon Schatten werfen. Ja? Weil also Frau Merkel noch niedriger ist. Ja? Kameraden, es ist ein Irrenhaus. Es ist ein vollkommenes Irrenhaus. Naritai, Nari, Naro, jeden Tag in der Republik. Ich schalte den Fernseher ein, ich habe es aber abgeschafft, aber ab und zu bin ich mal Gastseher. Denke ich jetzt mal, es ist ja noch irrer geworden. Diese Schübe erlebe ich anders, ja, ganz anders. Und darum, liebe Freunde, in dieser Republik wird es demnächst von meiner Frau, ja, ein kleiner Sprössling wieder reingesetzt. Und dann überlege ich schon, du musst diesen Kindern jetzt ein paar Sachen mehr mit auf den Weg geben als den anderen, weil die Einschläge kommen näher. Oder wie sagt es der Bauherr, wenn ich weiß, dass da oben mein Dach brennt, ja, dann mache ich mir sozusagen über den Ausbau meines Badezimmers weniger Gedanken. Das heißt, du musst einen anderen Schwerpunkt setzen. Und darum auch dieses Lied ganz bewusst. Man muss sich ja irgendwo dran ausrichten, an irgendwelchen Vorbildern. Und in dieser Republik gibt es nicht mehr viele. Ich richte mich manchmal an die kleinen Helden sozusagen aus. An den kleinen Helden, denen ich begegne draußen, die fleißig einen Wahlkampf machen, die ihren letzten Euro am Ende einer Sache geben, die zuverlässig sind, wenn man sie braucht, einfach da sind. Nicht über Kameradschaft sprechen, einfach da sind. Und wenn es sein muss, sich für dieses Vaterland sogar ein Stück geschlagen lassen. Das sind meine kleinen Helden. Diese vielen kleinen, sozusagen eisernen Kreuzträger da draußen, die aber kein eisernes Kreuz bekommen. Und darum dieses Lied für ein kleines Mädchen mit 17 Jahren. Sie war schon mit 17 Jahren ganz anders als die anderen waren. Und sie kämpfte für ihre Träume, denn die waren meist in Gefahr. Ich traf sie zum ersten Mal, da demonstrierte sie allein gegen irgendwas, von dem sie glaubte, es könnte für die Welt gefährlich sein. Sie trug ihr Plakat durch den Regen, doch alle haben sie noch ausgelacht. Ich ging zu ihr hin und da hat sie mir gesagt, solange mein Herz noch schlägt, mich mein Gefühl noch trägt, solange werde ich bis zum Schluss einfach tun, von dem ich glaub, dass ich's tun muss. Solange mein Herz noch schlägt, geh ich auf meinem Weg, einfach nur geradeaus. Und ich geb niemals auf, solange ich leb, solange mein Herz noch schlägt. Ich hab sie dann irgendwann so gut wie sonst niemand gekannt. Und sie lachte oft unter Tränen, wenn ihr Gefühl im Regen stand. Sie liebte die Menschen so, doch eines Tages sagte sie, hier in diesem Land braucht mich niemand und hier fühlt mein Traum sich nie. Ich hab sie nie wieder gesehen, irgendwo hat sich unsere Spur verloren. Ich denk oft an sie und ich hab mir geschworen, solange mein Herz noch schlägt, mich mein Gefühl noch dreht, solang bin ich bis zum Schluss einfach tun, von dem ich glaub, dass ich's tun muss. Solang mein Herz noch schlägt, geh ich auf meinem Weg, einfach nur geradeaus. Und ich geb niemals auf, solang ich leb, solang mein Herz noch schlägt. Liebe Kameraden, liebe Freunde, man muss auch mal was Anspruchsvolles mitbringen. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde in dieser Republik, ich habe mal vor 20 Jahren einen Tonträger rausgebracht, der hieß, ich bin nicht modern. Ich muss sagen, ich kann das immer nur wiederholen, ich passe wirklich in diese Zeit nicht mehr rein. Und damals war es einfach nur eine Art Widerstandsausruf, weil die Moderne war ja sozusagen das Alt-68er-Denken. Modern war, gegen Deutschland zu sein. Inzwischen merke ich allein schon vom Äußeren, von der Kleiderordnung, von der Sprache, ich versuche Anglizismen zu vermeiden oder dass ich also an meinem Körper bis auf eine Blutgruppe keine Tätowierung habe. Ja? Also ich habe mich schon mal vorbereitet, wenn mal wieder ein Berufsbefehl kommt, ich habe jetzt mein Ding schon mal unter dem Arm, ja? Dass sie dementsprechend mich auch trotzdem transferieren können. Nein, liebe Kameraden, man passt nicht mehr in die Zeit. Wenn ich mich heute teilweise mit jungen Menschen unterhalte, ich verstehe die nicht mehr. Nicht jetzt, dass ich ihre Worte nicht verstehe, aber ich begreife teilweise die Gedankengänge nicht mehr. Ich verstehe die Politik schon lange nicht mehr. Ich verstehe auch manchmal nicht, dass Menschen so oberflächlich geworden sind. Ich verstehe auch nicht mehr, dass junge Menschen, die ich besuche zu Hause, die sind manchmal auch schon 30, die haben keine Bücher zu Hause. Ich habe zu Hause tausende Bücher. Ich habe immer Bücher gelesen, seitdem ich irgendwie angefangen habe zu lesen. Ich war immer interessiert. Ich habe auch immer den Weg gesucht zu Menschen. Ich verstehe auch Menschen nicht mehr, die stupide zusammenhocken. Manchmal auch bei Veranstaltungen von der sogenannten patriotischen Rechten. Da hocken die dann zusammen. Und dann schlucken sie ihre Bier runter, unterhalten sich nur noch über Oberflächlichkeiten und wie schlecht alles ist. Da auf den Gedanken, sich an ein Lagerfeuer zu setzen, vielleicht ein deutsches Lied zu singen, und wenn es nur das Westerwaldlied wäre, kommen viele nicht mehr. Und manchmal wundere ich mich auch bei Dorffesten, das hat mein Großvater schon vor 30 Jahren erkannt, inzwischen stelle ich fest, wir sind 30 Jahre weiter, die Menschen sitzen zusammen, aber sie feiern nicht mehr miteinander. Die quatschen miteinander, aber sie sprechen nicht mehr miteinander. Sie reden über Werte, aber haben auch keine Gefühle für diese Werte. Ich verstehe immer weniger die Zeit, in der ich lebe und habe das Gefühl, du bist irgendwie falsch geboren. Und am schlimmsten ist dieser Zustand um Weihnachten, wenn von Humanität, von Freundlichkeit und Menschlichkeit gesprochen wird, wenn aus allen Sendern die Menschlichkeit heraustrieft und du genau weißt, es ist nur aufgepackte Sülze fürs Gehirn, mehr nicht. Am schlimmsten tun mir immer die Stunden weh und ich kann jedem empfehlen, die Brutalität erleben und ins Auge zu sehen. Nimm dir einfach mal so 3 Liter Tetrapack Billigfusel. Ja? Das kriegst du am Glühweinstand sonst für 5 Euro genauso zu kaufen. Nur da ist einfach mehr drin in den Packungen. Und dann setzt du dich am besten beim Mediamarkt vor Weihnachten, wenn die ganzen Durchgeknallten dort ihren Ramsch kaufen, damit es noch besser beballert werden. Weil 100 Fernsehprogramme mit so und so viel Dezibel reichen nicht. Man muss das Doppelte schaffen können, ja? Damit man noch mehr verblödet wird. Und dann sehe ich sie in den Einkaufstempeln, auf den grünen Wiesen vor unseren Städten, gerade in Mitteldeutschland ganz massiv zu sehen, sehe ich sie dann hineingehen und mit großen Plastiktüten rauskommen mit dem ganzen Ramsch, was ab Januar zur Hälfte umgetauscht wird. Ja? Das Gefühl für Weihnachten bleibt auf der Strecke. Und ich frage mich jedes Mal, was treibt Menschen dazu, sich Plastik, Nikoläuse, ja, Made in China, ungefähr so groß am Balkon hängen, anzupacken, um St. Niklas zu empfangen. Ich kenne St. Niklas nicht, der war noch nie bei mir gewesen. Das sind so Kleinigkeiten. Darum, liebe Freunde, ich habe da ein Liedchen mitgebracht, das ich bis jetzt auf keinem Tonträger habe. Vielleicht verstehen mich einige. Und wenn wir schon mal anspruchsvoll sein wollen, warum nicht auch mal in Saarbrücken? Unter tausend bunten Masken ist ihr Antlitz gähnend leer, wurzellos im Leben stehend, wimmernd um Beachtung flehend, wogen sie im Menschenmeer, wogen sie im Menschenmeer. Aus den gel geschminkten Augen glotzt nur Ödnis in die Welt, spürt kein Gestern, hat kein Morgen, macht aufs Brassen sich nur Sorgen, sucht der Herrscher falschem Geld, sucht der Herrscher falschem Geld. Leblos hocken sie vereinsamt hinter frisch getünchten Wänden, auf den Stieren staunen lauschen, in das Flimmerkasten rauschen, dort wo Trost und Träume enden. Dort, wo Trost und Träume enden. Durch die sinnentleerten Fluren zieht es Mammons schnöder Tross, Fachidioten, Geistesknechte, ohne Willen, ohne Rechte, töricht, fett und kinderlos, töricht, fett und kinderlos. Hinter tausend bunten Masken stecken tausend dumpfe Minen, ausgebrannter Biomasse, ohne Willen, ohne Rasse, sind sie Räder der Maschine, sind sie Räder dieser Maschine, sind sie Räder dieser Maschine. Aber keine Sorge, aus der Traurigkeit hole ich euch wieder raus. Liebe Kameraden, 2 Liedchen habe ich noch und dann geht es hier im vollen Politprogramm weiter. Ich habe da sowas munkeln gehört, dass Peter Marx eine 3-stündige Rede bringen möchte. Was können wir vom Ameisenstaat Nicaraguas lernen, ja, für den deutschen Nationalismus progressiver Art? Nein, Humor beiseite. Liebe Kameraden, 2 Liedchen möchte ich noch bringen und ich versuche es immer mit Humor. Denn Humor ist wichtig, denn wenn ich nicht Humor habe für den Zustand der Gegenwart, denn wenn meine Leber mit schlechten Werten verpasst und die brauche ich noch ein paar Tage, ja, denn ich muss noch viel ertragen und darum mit Humor. Mit Humor ist alles besser. Und was ist Humor? Humor ist, wenn man Krebs, also Tumor hat und trotzdem lacht. Ja? Humor ist das, was uns weiterbringt. Was hatten da die Soldaten der Frontgeneration, wenn ich mich heute umsehe? Es sind Veranstaltungen und ich stelle mir fest, es gibt die Alten nicht mehr. Also es gibt zwar noch ein paar Alte, davon sitzen ja auch welche, aber das sind ja keine Kriegsteilnehmer mehr. Das heißt, die Letzten sind jetzt wirklich gegangen. Mit dem Todestag meines Schwiegervaters, Großvater ist schon lange tot, meines Schwiegervaters, Jahre 1920, SS-Obersturmführer Ferdinand Lukas, gestorben vor nunmehr, also 2,5 Jahren, ist mir klar, da gehen jetzt wirklich die Letzten. Die waren 1920 geboren, also in diesem Zeitalter 20, 25 geboren, das sind die, die wirklich noch viel erlebt haben. Ja? Die danach kamen, die haben den Kriegsende vielleicht noch erlebt, ja? Haben auch Erfahrungen, aber Größeres. Und jetzt sterben sogar schon die Nachkriegskinder. Die, wo die Kriegsheimkehrer nach Hause kamen, ein Kind also gezeugt haben, weil sie, endlich bin wieder da, hurra, ja. Und dann dauert es 9 Monate, dann kam dementsprechend Klein Petra auf die Welt, ja, oder Klein Heidi, oder Klein. Und darum sage ich mir, jetzt gehen die schon, die Ersten. Das heißt, demnächst sind wir Alten. Selbst ich, Jahrgang 64. Jahren 64 war der geburtenstärkste Jahrgang, den wir jemals hatten in der Bundesrepublik und im Deutschen Demokratischen Republik. Der Jahrgang 1939 war der geburtenstärkste Jahrgang, den wir im Deutschen Reich jemals gehabt haben. Die 39er-Jahrgänge, die sterben gerade aus. Und die 64er-Jahrgänge, das sind jetzt die, die nicht mehr sozusagen Nachwuchs bekommen. Ich bin da echt die Ausnahme mit meinen 51 Lenzen. Liebe Kameraden, was sage ich das? Man muss das mit Humor nehmen, alles. Denn du bist mit dem Jahrgang, den ich habe, hast du persönliche Erfahrungen. Bist aber noch jugendlich genug, notfalls dann einige Kinder davon zu laufen. Ja? Das ist ein unglaublicher Vorteil als gegenüber anderen. Und darum habe ich ein Liedchen mitgebracht, das ihr vielleicht auch zu Hause erlebt. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ihr kennt das schöne Liedchen, ihr Kinderlein kommet. Das ist jetzt kein Pädophilenlied, also für irgendeinen Bischof da irgendwo in Würzburg. Ja? Ja? Könnte ja sein. Oder für irgendwelche Tiefgräber in Belgien, soll es ja auch gehen. Ja? Oder für irgendwelche Satanisten im Bundeskanzleramt. Nein, nein, nein, nein. Das ist auch kein Weihnachtslied. Das ist ein Lied für das Hauptumerziehungsmittel der Gegenwart. Das ist der Fernseher. Der Fernseher ist die Hauptidiotenbühne dieser Republik. Nicht die Bildzeitung, die ist schlimm genug. Der Fernseher ist viel schlimmer. Und darum dachte ich mir, wenn die Herrschaften heute alle hier sind, um Gottes Willen, die verpassen das Verblödungsprogramm von RTL. Nun habe ich ja Hoffnung, ihr habt was aufgenommen und man kann es im Internet irgendwo runterladen vielleicht. Aber es geht auch mal ohne Pullerpause. Früher gab es noch zu meiner Zeit, ja, als ich noch jung war, knackig war. Heute knackt es bei mir alles und so noch. Ja? Damals, da gab es 90 Minuten am Stück einen Film mit einer Fernsehansagerin und die war hübsch. Was kommt heute? Abspann und Werbung. Ja? Grausam. Und der Film ist doppelt so lang. Das heißt, ich habe inzwischen, als ich noch einen Fernseher hatte, hatte ich meinen Stuhlgang nach dem Fernsehprogramm ausgerichtet. Wusste genau, nach so und so Minuten kannst du zum Klo gehen. Da ging beim Wasserwirtschaftsamt jedes Mal die Umweltpumpen richtig los. Oh Gott, Polaralarmpause gerade, ja. Also es ist schon irre geworden, Kameraden, wie sich die Welt verändert hat, ja. Und es wird noch verrückter werden, da bin ich ganz sicher, es wird noch verrückter werden. Die setzen noch einen drauf. Aber damit ihr wisst, was ihr heute Abend verpasst habt im Fernsehen, also hört mal zu, ich habe es euch mitgebracht. Der Abend ist gekommen, die Fernbedienung glüht. Doch Mad Max oder Rambo wirken sehr bemüht. Das ist wie kalter Kaffee, da schläft mein Hund doch ein. Nur alles lahme Action, das ziehen wir uns nicht rein. Nur alles lahme Action, nein, das ziehen wir uns nicht rein. Eingeschlagene Nasen, ausgelaufenes Hirn, abgeschnittene Ohren, eingeditschte Stirn. Herzschuss, Kopfschuss, Handgranate, Sprengstoff, Attentat sind leider nur aus Schminke. Und das ist langweilig und fad. Es sind leider nur Schminke und das langweilig und fad. Ja, wir wollen echte Action und nicht aus Pappmaché. Drum flimmern Mord und Totschlag jetzt live aufs Kanapee. Das Nackenhaar, das sträubt sich. Wir sitzen weich und warm. Und Vati, Mutti, Kinderlein, die warten Arm in Arm. Und Vati, Mutti, Kinderlein, die warten Arm in Arm. Da sticht und wirkt und meuchelt, das prügelt und das schreit. Dazu gibt es Pralinen, ein Bierchen steht bereit. Klein Susi bricht der Barbie derweilen das Genick. Und Handspielvergewaltigung, das macht er sehr geschickt. Ja, und Handspielvergewaltigung, das macht er sehr geschickt. Bei Bruce Lee und Schwarzenegger, da gähnt doch nur der Bär. Im Nachbarsgarten baumelt ne Leiche hin und her. Da rufen wir nicht Notarzt und nicht die Polizei. Tatütata, da machen wir ein Video und verscherben's an Sat 3. Jawoll! So, liebe Kameraden, bevor wir nun aber gleich zur nächsten Runde gehen mit dem dreistündigen Grundsatzreferat, möchte ich euch noch ein anderes Liedchen mit auf den Weg geben. Liebe Freunde, wir sehen uns ja nochmal in der zweiten Halbzeit. Aber ich dachte mir, das kannst du jetzt noch durchaus singen. Und darum, liebe Freunde, auch dieses Liedchen noch parat. Ich versuche es wirklich mit Humor. Und Humor ist wichtig, denn mit Humor kannst du vieles besser ertragen. Wir sind hier kurz vor der französischen Grenze. Und ich weiß, das mache ich mir nicht nur Freunde, aber das ist mir auch ziemlich egal. Wenn der Ruf ruiniert ist, singt es sich ganz ungeniert. Ja? Und wenn ich mich also umsehe hier, da gibt es ja Menschen, die wohnen so an der französischen Küste, ja, direkt Grenze. Und da sagt man sich, Mensch, dann machen wir am Wochenende mal drauf, da fahren wir nach Paris. Nach Paris. Das waren Zeiten früher, das Wort Paris. Damit haben wir noch vor Jahrzehnten, hörten wir daraus das Akkordeon. Wir sahen schöne französische Frauen. Und dann dachte man sich, naja gut, in Paris Autofahren mach mal lieber nicht, ja, fährst lieber mit Zug hin, ja. Was verbinden wir heute mit Paris? Mal ehrlich, Sprengstoffanschläge, ja, brennende Autowracks, ein Chaos, ja, das ist heute Paris. Oder wie sagt es mein französischer Kamerad, sehr schön für seine Hauptstadt, und er war ein Aktivist, der sagte, einen großen Haufen Scheiße, ja. Ja, so endet eine Siegernation nach Jahrzehnten. Und darum dachte ich mir, und da wollen heute Leute nach Paris fahren. Und da gibt es ganz Verrückte mit einem Taxi nach Paris. Gab es mal einen Schlager vor 20 Jahren? Mit einem Taxi nach Paris? Mit einem Taxi? Da kommst du gar nicht an. Du weißt doch gar nicht, wer dich unterwegs überfällt. Ja? Mein Großvater war auch in Paris. Aber er war dann sozusagen beim Freizeitverein Wehrmacht dabei. Ja? Da ich frag, mit einem Taxi nach Paris? Mit einem Taxi? Wir waren mit einem Panzer in Paris. Ja? Und da dachte ich mir, das ist jetzt ein Lied. Da geht dann mal so ein Hauruck durch die Reihen. Da dürfen wir alle nochmal wach werden. Ja? Und nachdem es dementsprechend beim Rosenmontagsumzug, habt ihr es auch gesehen in eurer Zeitung? Ja? Sozusagen ein Asylantenbegrenzungsfahrzeug. Ja? Ich habe erkannt, das sah nicht aus wie ein israelischer Panzer. Hat mich sehr erinnert an ein anderes Modell. Da dachte ich mir, der Staatsanwalt ermittelt, dachte ich mir, der musst du heute, wenn schon das nicht sagen darfst, darfst du es vielleicht singen, ja? Darum habe ich also sozusagen meinen Panzer mitgenommen, das gleiche Modell übrigens auch, ja? Erinnert mich sehr schön, wunderschön in Grautarnung, herrlich, heute mal ohne Flecktarn, reicht auch grau, durchaus aus, andere Leute zu erschrecken, ja? Mit einem Panzer nach Paris. Ich mache in der ersten Strophe mal so richtig den Kehrreim, das ist der Refrain für euch, ja? Und in der zweiten Strophe, und drei Strophen sind das, macht ihr den kraftvoll mit, also passt gut auf, ich habe euch etwas mitgebracht, ja? Als ich noch ein kleiner Bub war, saß wohl auf Großvaters Schoß. Erzählte er immer Geschichten und Augen und Ohren wurden groß. Erzählte mir von seiner Jugend, von seiner Zeit in Sturm und Drang. Und sein Gesicht, ja, da strahlte, als er mir diese Weise sang. Mit einem Panzer nach Paris, wie es 1940 war. Mit einem Panzer nach Paris, mit der Wehrmacht sonnenklar. Mit einem Panzer nach Paris, da werden Erinnerungen wahr. Mit einem Panzer nach Paris. Das war eine Zeit. Das war eine Saar, eine echte Saar, wie er mit seiner Panzereinheit über Mars und Rheine fuhr und mit Vollgas zum Atlantik und dem Tommy auf der Spur. Und dann fing er an zu schwärmen bis nach London überm Kanal. Ach, befreit werden Europa, ach, wie gerne würde noch einmal. Mit einem Panzer nach Paris, alle kraftvoll, wie es 1940 war. Mit einem Panzer nach Paris, mit der Wehrmacht sonnenklar. Mit einem Panzer nach Paris, da werden Erinnerungen wahr. Mit einem Panzer nach Das war eine Zeit, das war eine Saar, eine echte Saar. Und er zeigt mir seine Bilder, stolz stand er da in Uniform. vor dem kleinen Café an der Ecke und natürlich vor dem Eiffelturm. Und dann sagt er zu mir, mein Junge, Paris lud echt zum Träumen ein. Begann ein Liedchen dann zu pfeifen und freudig stimmte ich mit ein. Will einen Panzer nach Paris, wie es 1940 war. Will einen Panzer nach Paris, mit der Wehrmacht sonnenklar. Will einen Panzer nach Paris, da werden Erinnerungen wahr. Will einen Panzer nach Paris. Das war eine Zeit, das war eine Sau, eine echte Sau. Eine hab ich noch. Ach, wie gerne wär ich mitgefahren, als Enkelsohn und Kamerad. Opa ist schon fortgegangen, da ruft er täglich mich zur Tat. Und so wie er werd ich vielleicht einmal vor dem Eiffelturm stehen. Nur wird dann oben an der Spitze bestimmt eine andere Fahne wehen. Mit einem Panzer nach Paris, wie es 1940 war. Mit einem Panzer nach Paris, mit der Wehrmacht sonnenklar. Mit einem Panzer nach Paris, da werden Erinnerungen wahr. Mit einem Panzer nach Paris. Das war eine Zeit, das war eine Sau, eine echte Sau, mit einem Panzer nach Paris, brumm, brumm. Dankeschön. Vielen Dank.